versäumt. Wenn ich die alten Schriftstücke wegpacke, so gibt es durchaus ein Bedauern über Liegengelassenes. Aber es ist gut, dass es wenig Papier ist. Ein Koffer, vielleicht für die Schweizer Nationalbibliothek, den könnte ich Ihnen schon bald anbieten. Bin ich wichtig genug? Ist das ein Ziel? Bringt das Motivation? Die Bilanz fiel sehr bitter aus. Vielleicht auch nicht, hätte ich nur diesen Koffer. Viele Geschichten kursieren über verschollene und wiederentdeckte Manuskripte. Man sollte etwas darüber machen. Promovieren Sie jetzt. Zumindest gäbe es einen Eintrag in unser Büchertitelbuch. Esthers Idee, das wir leider nie realisiert haben. Irgendwann löscht vielleicht wirklich ein Orkan auf der Sonne oder sonst wo ein kosmisches Missgeschick meine Cloud und das Internet. Dann sind immer noch ein paar Bücher und Papiere da, hoffentlich. Eine Büchersammlung aufzubauen ist auch eine Art von Prepper-Aktivität. Prepper sind in, nicht mehr nur rechte Spinner, sondern Menschen wie du und ich. Viele alte Leute geben ihre Bücher weg mit der Begründung, dass sie eh nicht mehr dazu kommen, sie zu lesen oder nochmals zu lesen. Aber eine private Bibliothek, wie lückenhaft auch immer, stellt Literatur bereit für den Fall, dass irgendwann das Gespräch darauf kommt, etwas gesucht wird. Und es geht nicht darum, alles durchzulesen. Die Konfrontation mit verjährten Arbeiten ist hart. Gute Projekte, wenig daraus geworden. Über Geld, Gilgamesch, Achim von Arnim, Nora Pandora. Es sind staubige Mappen, die in einen Archivkarton passen. Material ML. Außerdem habe ich noch einen Stapel verschnürt. Manuskripte ML. Viele Fassungen von Asseblick, Dorfgeburt, Noras Haus. Ohne das Che wäre es armselig. Gratitude. Etymologisch kommt Dank von Denken. Also ist Dank das in denkender Gesinnung sich äußernde Gefühl, nach Friedrich Kluge Etymologisches Wörterbuch, nach Wikipedia. Das Che wäre niemals möglich gewesen ohne Esther, ohne mein bescheidenes Erbe und die vielen Leute, die mit mir daran gearbeitet haben, weiterhin arbeiten. Mein Anteil ist neben der körperlichen Arbeit das Finden, Erkennen, das an der Vision festhalten, nicht starr, den Wandel begrüßend. Gestern habe ich einen längeren Artikel über Alan Watts gelesen. Der hat gepasst. Er war ein bedeutender Lehrer der Hippies und hat frühöstliche Philosophie in den westlichen Diskurs eingebracht. Alan Watts, The Way of Zen, 1957. Für mich befreiend war seine Aufforderung, sich nicht so ernst zu nehmen. Zu tanzen um des Tanzens willen. Ich will mehr tanzen. Auch das habe ich bislang versäumt. Es wurde mir klar, dass ich deshalb wenig Musik gehört habe im Leben, weil ich sie, ohne mich zu bewegen, schwer ertrage. Zu heftig. Schuberts C-Dur-Quintett, das Oktett, die Lieder. Eigentlich alles, was ich liebe, kann ich ohne Bewegung nicht aushalten. So wären doch Kopfhörer angebracht? Nein, ich muss hören, was um mich herum so läuft. Ein sich abschließen auf diese Art liegt mir nicht, macht mir sogar Angst. Wie schade! Wie viel Musik habe ich verpasst? Wie viel Tanz? Tanzen mit jemandem? Horror! Worin besteht das Trauma? Uralt. Die Angst in der Tanzstunde, dass mich niemand auffordert. Und wenn, dann ist es der unansehnlichste Junge der ganzen Schar, kleiner als ich. Es gibt sogar ein Foto. Äußerst schamvoll, peinlich. Unmöglich, sich dem Rhythmus des Partners, der Partnerin anzupassen, der Musik schon gar nicht, die Blicke der anderen. Bedauern bringt es nicht. Wie schön, dass diese Liebe jetzt noch auftaucht. Ich muss viel denken an die Tänzerin Valeska Gerd. Eine Art von wildem, sanftem Tanz kommt auch aus mir heraus mit der Musik. Unmöglich könnte ich bestimmte Schritte und Bewegungen lernen. Gerade das wird den Alten empfohlen als Hirntraining. Sorry, damit kann ich nicht dienen. Mein Tanz ist wie mein Hirn verrückt und begeistert mich, mich allein. Das ist doch auch etwas.